die Schere, die zu schließen beginnt. Wo Angst, Neid und Hass in den Adern gerinnt. Den Sehnerv durchfährt, bis man endgültig blind. Und somit Verstand von dem Handeln abtrennt. Die Schere, die Verstand von dem Handeln abtrennt und bewirkt, dass die Reinheit des Menschen verbrennt, ist nur ein anthropologisches Patent. Emotion, ein anthropologisches Patent. Was du in der Kopf der Gesellschaft brennt. Was du, wenn die Droge zu wirken beginnt. Was du, wenn die Erde im Nebel versinkt. Und Satan final alle Menschen gewinnt. Der Mensch ist der Grat zwischen Kunst und Natur. Kultur widert hierin Selbstbetrug mit Bravour. Das Ziel, wo die Weisen, ist Gott sei Dank nur ein Weg als Artist auf dem Schöpfungsparcours. Das richtig und falsch, ein Konflikt mit Zensur. Seit Sinngeberei nur noch Manufaktur. Die Sinngeberei ist nur Manufaktur. Was du, wenn der Kopf der Gesellschaft brennt. Was du, wenn die Droge zu wirken beginnt. Was du, im Nebel versinkt und Satan final alle Menschen gewinnt. Ist ein Kelch, der gefüllt ist mit List. Jedoch edle Ingredienzien vermisst. Das Geifern nach jenem Trophäenbesitz. Den Grundriss des Lebens von innen zerfrisst. Der Wandel von Bauer zum Materialist. Die Predigt empirischer Kündigungsfrist. Die Predigt moralischer Kündigungsfrist. Was du, wenn der Kopf der Gesellschaft brennt. Was du, wenn die Droge zu wirken beginnt. Was du, wenn die Erde im Nebel versinkt und Satan final alle Menschen gewinnt. Was tun, wenn der Kopf der Gesellschaft brennt?